Wann am Kirtel der Flieder blüht, was des gegen Ende April, Anfang Mai. Da kommt von links der Fliederduft und von rechts der Dieselgestank und ihm im Vorradl in der Mitte. Aber manchmal ist der Flieder stärker.